Verpassen noch unseren Flug. Reisechecks, Pässe. Hast du die Tickets, Schatz? Tabitha, hast du Roddy gefüttert? Ups. Oh, wir haben bestimmt was vergessen. Ich weiß, dass wir etwas vergessen haben. Roddy, wo steckst du? Wir sind in ein paar Tagen wieder zurück, aber hier ist genug Futter für dich. Hier hast du noch etwas mehr. Tabitha! Und noch etwas mehr. Ich hoffe, du überfütterst ihn nicht. Natürlich nicht, Mom. Jetzt komm schon, Tabitha. Mach's gut, Roddy. Wir wollen doch unseren Urlaub nicht verpassen. Ich komme. Ist die Katze aus dem Haus, lebt Roddy in Saus und Braus. Hey, Freunde, jetzt haben wir endlich Ferien. Musik, Maestro. Hey, warum steht ihr alle so rum, Leute? Ich habe uns einen tollen Plan gemacht. Bewegung, Freunde. Hopp, hopp. Nein. So, alle anschnallen. Achtung! Ups, tut mir leid. Golf erledigt. Spielball, ich habe Aufschlag. Wir haben gewonnen, Team. Stand erledigt. Kommen wir zur Filmpremiere. Perfekt. Mein Lieblingsfilm. Stirb morgen noch einmal. Amüsierst du dich, Schätzchen? Oh, danke. Bis morgen. Gute Nacht. Tja, also, gute Nacht dann, Roddy. Was war das? Wer ist da? Hey, aufwachen! Da ist, glaube ich, jemand im Haus. Sarge, aufwachen! Annäherung an feindliche Linien. Ich bin bewaffnet und bereit. Rühren, Soldat. Gib deine Massenvernichtungswaffen heraus. Komm doch und hol mich, du Feind der Freiheit. Ich bin bewaffnet und bereit. Sie kommen, ich liebe sie. Thank you. Solche Fressalien gibt's nicht, ich wiederhole, nicht unten in der Kanalisation. Eine Kanalratte? Wie kommen Sie hier rein? Das weiß ich auch nicht. Da bin ich eben noch unten im Park. Und dann sehe ich noch, wie die Hauptwasserleitung platzt. Und schon geht's los und ich schieße durch die blöden Rohre und da bin ich in voller Größe. Ich habe ein Pümpel, können Sie sofort wieder zurückschießen? Magst du auch Seefisch? Das soll ich in dein Taxi rufen. Bra! Seefisch! Geschnallt? Gibt's hier eine Glotze? Naja, schon, aber... Muss nichts mehr sagen. Nein, lassen Sie das. Ja. Nehmen Sie... Geronimo! Nein, nichts anfassen, ja? Mann, das Ding ist ja der Wahnsinn! Vorsicht, Kumpel! Das sind keine Schokolinsen! Ja. Oh. Das wird das Spiel des Jahrhunderts. Das Endspiel. Das Weltmeisterschaftsfinale. England. Ja. Gegen Deutschland. Live am Sonntag. Schalten Sie ein. Die Bude ist großartig. Hier bleibe ich für immer. Was? Spielball, ich hab Aufschlag. Wir haben gewonnen. Du hast verloren. Voll auf die 12. Hör zu, mein Freund. Du gehörst nicht hierher. Es wird Zeit, dass du verschwindest. Das würde ich an deiner Stelle nicht nochmal tun, Kumpel. Ich erkläre dir das mal. In diesem Palast gebe ich jetzt den Ton an. Wenn Sid sagt, los, spring, dann antwortest du, wie hoch. Komprende? Und jetzt schlepp mal ein paar Eier mit Speck aus der Küche ran, James. Und zwar ein bisschen flott, wenn ich bitten darf. Ja, Sir. Kommt sofort, Sir. Warum nicht gleich so? Aber... vielleicht möchten Sie vor dem Frühstück noch ein kleines, rundum erfrischendes Bad im Whirlpool genießen. Hast du gerade Whirlpool gesagt? Weißt du, was du bist? Ein wahrer Gentleman. Ach was, nach einem anstrengenden Tag in den Abflussrohren gibt es nichts Schöneres, als sich in einem sanft sprudelnden Whirlpool zu entspannen. Echt, das sieht sowas von einladend aus. Oh ja, und das Wasser hier ist perfekt. Sie müssen nur hineinhüpfen und dann ziehe ich an diesem Hebel und bringe die Bläschen in Gang. Alles klar, dann mal rein da. Warte. Wir sind uns vorhin zwar mächtig auf die Füße getrampelt, aber wir könnten ohne das auskommen. Wozu der Ärger, findest du nicht auch? Ja, spülen wir ihn runter. Wir sehen uns, mein Freund. Volltrottel! Du dachtest, ich erkenne keine Toilette, wenn ich sie sehe. Du wolltest mich durchs Klo runterspülen. Nein, dieser Whirlpool ist ein großes Luxusmodell. Dann möchtest du bestimmt, dass ich jetzt die Blubberblasen einschalte, oder? Nein, nicht den Hebel. Gnade! Nein, ich kann nicht schwimmen. Bon voyage, mein Zuckerschnütchen. Halt dir die Nase zu. Das kannst du doch nicht machen. Du wolltest mich doch auch runterspülen. Woll doch mal sehen, wie dir das gefällt. Hast du mein Dad gesehen? Ich kann nicht schwimmen. Ich bin in der Kanalisation. Hilfe! Ich mache meine Augen auf und bin wieder zu Hause. Das ist nur ein böser Traum. Ich bin nicht zu Hause. Ich will nach Hause. Schluss damit, Roddy. Ich will doch wieder nach Hause. Reiß dich hier zusammen. Nein, ich kann nicht. Ich hab Angst. Schluss damit. Also, Roddy, alter Freund, du kannst dich hier selbst rausbringen. Und das wirst du auch. Vergiss niemals, das Blut des tapferen St. James Glads fließt in deinen Adern. Der Weg nach draußen, ja! Ey, ich habe 3 Jahre gebraucht, um zu malen London aus der Luft. Leid. Was denn, 3 Jahre? Ich bin heute Morgen erst geworden fertig. 3 Jahre? Große Güte! Wo bin ich hier? Halt, pass auf! Fliegenfutter! Ein Pfund und nur 2 Pennies! Das ist eine richtige Stadt. Meine Schlüpfer! Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Hat der Typ da meine Unterhosen an? Bring ihn dazu, sich zu bewegen, Schatz. Junge, du hast ein Gesicht wie eine Bratpfanne. Jetzt mach schon, Schatz. Ich glaube, der versteht uns einfach nicht. Er hat sich doch bewegt. Hast du das gehabt? Hab ich. Gut. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, sie wird uns bald ereilen. Was? Wo? Wer? Die große Flut. Diese Schleusentore werden nicht ewig halten, verstehst du? Wir sind dem Untergang geweiht. Oh, du glaubst, du kannst dich vor der Wahrheit drücken und ihr entkommt Hallo, niemals. Hallo, hallo. Was soll das Geschrei? Oh, dem Himmel sei Dank, ein Polizist. Dieser Verrückte belästigt und verfolgt mich. Morgen, Harold. Morgen, Colin. Wie geht's denn so? Oh, kann nicht klagen. Hör mal, den da musst du im Auge behalten. Der hat eine Schraube locker. Was? Hört auf mich! Ich? Das soll wohl ein Scherz sein. Sicher. Sie bekommt jetzt eine Polizeieskorte bis nach Hause. Oh, großartig. Ich wohne in Kensington. Da oben, um genau zu sein. Auf der Oberfläche. In der Oberwelt? Oh nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Unser Eins mögen die Menschen nämlich nicht. Das gilt vielleicht für Sie. Mich mögen die da oben nämlich sehr. Oh, Junge, deine Art gefällt mir nicht. Ich behalte dich im Auge, Strahlemann. Also, du willst versuchen, zur Oberwelt zu kommen, Leichtmatrose? Ja. Es gibt hier unten jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Vielleicht. Wirklich? Zwielichtiger Typ. Der Kapitän der Jammy Dodger. Falls du die findest. Ich weiß, wo sie ist. Und vergiss nicht, der Name des Bootes ist Jammy Dodger. Danke, dass ihr mich so weit gebracht habt. Gern geschehen. Mach's gut. Erlaubt, an Bord zu kommen? Hallo? Ahoi! Hey! Eindringen, Mr. Captain Skipper Dingsda. Hey, für dich, Miss Captain Skipper Dingsda. Ist das klar? Ups. Was willst du hier auf meinem Boot? Das war ein schlimmer Tag und ich brauche Ihre Hilfe. Ich wurde aus meinem eigenen Zuhause rausgeworfen und die Toilette runtergespült. Ja, danke. Zu viel Information. Ich habe meine eigenen Probleme, Kumpel. Sie muss hier irgendwo stecken. Bleib unten und sei bloß still. Warum? Vor wem verstecken? Du sollst still sein. Ein paar Ratten sind hinter mir her und wollen mich umbringen. Tja, meine Verblüffung hält sich im Zaum. Mm. Schon gut, schon gut. Mucksmäuschen still. tut mir leid. Ich bin dann mal weg. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Sie darf uns nicht erwischen. Komm schon, Sammy, mein alter Kutter. Lass mich nicht im Stich. Lass mich los, du rotäugiger Spinner! Ich bin jetzt sehr böse. Was immer hier los ist, ich habe damit nichts zu tun und bin unschuldig. Doch bin ich, damit das klar ist. Ja, Gnade. Rita, Rita, Rita! Du wolltest abhauen und uns zu Fall bringen! Was glotzt ihr denn so? Seid still! Komm schon, los! Wen haben wir denn da? Er hat, glaube ich, gesagt, sein Name wäre Clarissa Gnade. Clarissa! Das ist eigentlich nicht so. Also dann, wo ist der Rubin, Rita? Der Boss will ihn nämlich zurück. Ich habe euren dämlichen Rubin nicht. Okay, wollen wir das auf die sanfte Tour machen oder lieber auf die harte? Also, ich wäre für die sanfte Tour. Und du, Spike? Also schön. Sieh in der Tonne nach. Braves Mädchen. Siehst du, Waldi, so macht man das. Beobachte und lerne. Beobachte. War er da drin? Also gut, alles auf den Kopf stellen, Jungs. Hey, nehmt eure dreckigen Pfoten von meinem Tagebuch. Er steckt hier irgendwo. Das spüre ich doch im Bauch. Das ist nur das Curry von gestern Abend. Geht mir genauso. Mein Hintern sieht aus wie die japanische Flagge. Bitte sagen Sie diesen Leuten, dass ich nichts damit zu tun habe. Ja, auch klar. Nicht. Also gut. Alle mal herhören. Dieser Gentleman neben mir ist nicht von hier. Danke. Seht doch nur mal, wie gut er angezogen ist. Oh, danke. Und wieso? Weil er ein internationaler Juwelendieb ist. Ganz genau. Was? Nein, nein! Er hat mir den Rubin gestohlen. Unsinn! Nein, sie lügt! Ich sehe schon, ist gut. Es wird, glaube ich, langsam Zeit für den Wahrheitsfinder. Deine Entscheidung, Kumpel. Du kannst jetzt reden oder du kannst auch später reden. Hab ich recht, Wahrheitsfinder? Ja, aber dann mit viel höherer Stimme. Der Wahrheitsfinder lebt ja, Spike. Dann singst du wie ein Teekessel. Haha, sehr gut, Wahrheitsfinder. Ich kenne sie ja nicht mal. Ich weiß gar nichts über sie. Vorsicht, Miss. Sie tun sich am Ende noch weh. Ich weiß, wo er ist. Na komm schon, dann spuck es aus. Wag das ja nicht. Die Hosentasche. Geht es nur mir so oder sieht die irgendwie komisch aus? Du mieser kleiner Verräter. Das Steinchen hängt am Beinchen. Hey! Danke, mein Freund. Der Boss wird uns ewig dafür dankbar sein. Dafür bist du dran. Also, du bist aus der Oberwelt, ja? Ich habe früher in einem Labor da oben gearbeitet. Ja, Riesen-Shampoo-Job. Als wir angefangen haben, war ich noch dunkelgrau. Ja. Na und? Jetzt habe ich wenigstens keine Schuppen mehr. Ein Schleusentor? Das WM-Turnier ist in der Gunst der Zuschauer das beliebteste Sportereignis der Welt geworden. Sind Sie da, Boss? Wir sind zurück. Ich hab ihn, Boss. Der Rubin. Ich hab ihn gefunden. Also genau genommen war es ja Clarissa, der ihn gefunden hat. Heiße ich Roddy. Und als Gegenleistung für meine Hilfe habe ich gehofft, Sie würden... Jedenfalls, ich hab gehofft, Sie würden mir aus der Patsche helfen, in der ich gerade bin. Hallo, Rita. Hallo, mein Hübscher. Und wer ist das? Dein neuer Freund ist wohl ein Kellner? Von wegen Freund. Wieso Kellner? Die Beute ist zu mir zurückgekehrt. Hast du geglaubt, ich lasse mir das gute Stück einfach stehen? Was? Dieses Juwel gehört meinem Vater. Und das weißt du auch. Deinem Vater? Ein nichtsnutziger Lumpensammler, genau wie seine Tochter. Entschuldigen Sie bitte. Eigentlich war ich es, der Ihren Rubin gefunden hat. Also, wären Sie so großzügig und helfen mir dafür, nach Hause zu kommen? Hilf mir! Schafft sie aus dem Weg. Nein, bitte. Ich will doch nur nach Hause, nach Kensington. Kensington? Der königliche Bezirk in der Oberwelt? Ja, Oberwelt. Hossa, ein Mann von Qualität. Na, endlich fällt das mal jemandem auf. Kommen Sie, ich zeige Ihnen meine Privatsammlung, die Sie gewiss äußerst kurzweilig finden werden. Mein Schrein der Schönheit. Werke höchster Kunst. Tribute an unsere geliebte königliche Familie. Die Büste Victorias, gefertigt in Porzellan. Das hat Klasse. Ziemlich lebensecht, finden Sie nicht? Ach, es ist, als wäre sie hier. Eine Berührung der sinnlichen Art. Ganz ruhig, Tiger. Doch kommen Sie, bringen wir das Herz- und Prunkstück meiner Sammlung wieder an seinen Platz. Diesen Rubin. Einst gefallen vom Haupt eines der alterwürdigen Könige. Und fürwahr, ein echtes Kronjuwel. Und, was sagen Sie nun? Er ist vollkommen wahnsinnig. Lauf weg! Lauf! Verzeihen Sie bitte, meine Fliege ist ganz durcheinander. Also, Ihr Rubin ist auf jeden Fall ein Mordsteil. In der Tat. Wie hat er nur jemals zu mir gefunden? Ausgerechnet hier im Unterleib der Welt. An diesem dunklen Ort der Niedertracht. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich würde gern noch mehr von Ihrer Sammlung sehen. Sie ist sehr amüsant, aber ich muss... Amüsant? Sagten Sie nicht, ich würde Sie amüsant finden? Ich sagte, Sie werden sie kurzweilig finden, nicht amüsant. Also, ich sagte eigentlich nur amüsant, weil dieses Wort eine Ableitung von dem antiken griechischen Begriff für die Göttin der Inspiration ist. Muse. Umwerfend. Oh, Himmel, hilf mir! Er ist dran. Macht sie beide kalt. Wollen doch mal sehen, was wir Gutes im Kühlschrank haben. Frühere Feinde alle zusammen. Eine Ansammlung von Dieben, Betrügern und Wohltätern. So begebt euch nun auf die letzte Reise ins ewige Eise. Darüber muss ich jedes Mal wieder lachen. Schließ die Tür. Flüssiger Stickstoff, der bringt uns augenblicklich zum Gefrieren. Hinten in meiner Hosentasche ist deine Büroklammer. Kommst du daran? Ah! In der Tasche, habe ich gesagt. Mist, ist mir kalt. Deswegen habe ich meine Fäustlinge angezogen. Gangster tragen keine Fäustlinge. Sieh sie aus, du machst mich ja lächerlich. Also bei dir sehe ich das ein, du hast kleine Hände. Ich hab sie. Die können nicht so kalt werden. Ich habe doch keine kleinen Hände. Doch, hast du. Du hast Frauenhände. Tja, sie sind vielleicht klein, aber es sind tödliche Waffen. Du hast die Hände von deiner Mutter. Siehst du dir? Mach deine Hände zusammen, schnell. Wir müssen... Oh, du hättest dir die Füße abtreten können. Oh! Hör auf zu zappeln! Macht's gut, ihr Plagen! Dann betrachten wir doch mal das neueste Stück in meiner Sammlung kubistischer Eiskulturen. Was? Das gibt's doch wohl nicht! Oi, Kermit! Die Beute geht wieder zurück an mich! Du fettwulstiger, schleimiger Airbag! Los, holt euch die beiden! Warum bleibst du stehen? Haben wir keinen Plan? Wir? Wer ist hier? Moment, du kannst mich doch nicht hier zurücklassen! Schneller, ihr Idioten! Sie entkommen! Nicht das Hauptkabel! Wir haben doch einen Plan. Tu das zurück! Warte, warte! Und zweite hält das niemals aus. Stimmt, genau. Mach's gut. Nein, warte! Stehen bleiben. Aber... Nein, nein, nein, nein, nicht reißen! Es gibt noch Dinge, die ich tun will. Schöne Sachen, die ich sehen will. Das war jetzt nicht gemeint. Ah, hey! Unternimm doch was! Beine gerade halten, wenn du eintauchst! Ich habe die Beine gerade gehalten, Spike. Meine Güte, ist das hoch? Ziemlich hoch, eindeutig hoch, viel zu hoch. Ja, cool. Bis dann. Oh, wenn sie das kann. Na dann los. Nein! Und weiche Landung. Nein, das ist mein Ball. Den hole ich dann. Rita? Rita? Oh, wo ist sie? Rita? Zielobjekt auf 12 Uhr. Ach, komm mit. Vorsicht, Whitey, das ist eine Bananenschale. Rita? Da hinten. Jetzt siehst du ziemlich lächerlich aus, Clarissa. Beine gerade halten! Was bist du, so eine Art Rattenbumerang? Gib mir meinen Rubin zurück! Ich habe deinen Rubin nicht! Okay. Jetzt habe ich deinen Rubin. Bitte, sei vorsichtig. Dieser Rubin hat eine sehr große Bedeutung für mich. Er ist unbezahlbar. Warte mal. Der ist gefälscht. Nein, verdammt, ist er nicht. Er ist echt. Nein. Sieh ihn dir an. Das ist nur Glas. Er ist echt. Falsch. Echt. Falsch. Echt. Falsch. Echt. Falsch. Echt. Falsch. Echt. Falsch. Echt. Warte, hör zu. Ich werde es dir zeigen. Sieh her. Sag ich doch, einen echten Rubin kann man nicht zerbrechen. Schon gut. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Aber betrachte es mal von der guten Seite. Ich habe dir den Hals gerettet. Wenn die Kröte merkt, dass er wertlos ist, hört sie auf, dich zu verfolgen. Roddy St. James klärt die Situation. Gute Güte! Da will mal jemand einen Gefallen tun und dann... Einen Gefallen? Dieser Rubin war aus der Krone von Queen Elizabeth! Er ist im Buckingham Palace in den Abfluss gefallen. Ach so, dann trägt die Queen also unechten Schmuck. Bleib stehen! Können wir nicht darüber reden? Echt oder unecht? Dieser Rubin sollte mir helfen, mein Leben zu ändern. An Ziel Lieferservice. Ich werde von einer Verrückten attackiert. Sie beschießt mich mit Buntstiften. Einmal praktschleugen, das mit Thunfisch. Ich sagte Buntstiften. Kein Thunfisch, bisschen Reis, braun oder weiß? Weiß. Nein, warten Sie. Wollen Sie Thunfisch oder nicht? Streichen Sie die Bestellung. Rita? Verschwinde einfach, bitte. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Mein Dad und ich haben jahrelang in den Abflüssen gearbeitet. Er hat sich jeden Knochen gebrochen, um an diesen Rubin zu kommen. Wir dachten, wir hätten das Große losgezogen. Und jetzt stellt sich das bescheuerte Ding als eine Fälschung raus. Weißt du... Möglicherweise kann ich das wieder gut machen. Ach, lass dich ausstopfen. Doch, ich meine es ernst. Da, wo ich wohne, gibt es eine Schmuckdose vollgestopft mit Rubinen und Diamanten, und zwar echten. Also, wenn du mich einfach nur zu mir nach Hause, nach Kensington bringst, dann mache ich dich noch reicher, als du es dir jemals erträumt hast. Und woher weiß ich, dass das alles nicht nur dummes, leeres Gewäsch ist? Tja, du wirst mir einfach vertrauen müssen. Ich muss vollkommen verrückt sein. Also gut, das Geschäft steht. Na los, du auch. Deine eigene Hand. Wo sind diese Idioten? Es ist so schwer, heutzutage gute Hilfskräfte zu finden. Ja, so ist das. Oh, kommt mal her, meine Lieblinge. Muntert euren alten Vater wieder auf. Der arme Daddy, umgeben von dreckigen Ratten in dieser freudlosen, sonnenlosen Leere. Aber keine Sorge, ihr kleinen Burschen. Daddy wird sie alle abservieren. Das wird er. Sie sind bald alle toti-poti. Habt ihr es gefunden? Hä? Ah, habt ihr es gefunden? Die meisten Splitter schon, Boss. Vergesst den Rubin! Das Hauptkabel ist viel wichtiger. Diese ungehobelte Kreatur Rita hat es gestohlen. Oh. Ohne das ist mein Plan ruiniert. Oh. Okay, Chef, vergessen wir den Rubin. Der Rubin ist weg. Sehen Sie, wir ziehen los und besorgen Ihnen Ihren Kabelanschluss wieder. Zielgerichtet und kabelzentriert, Boss. Ihr müsst rechtzeitig zum Weltmeisterschaftsfinale wieder da sein. Oh, toll! Sehen wir uns das Spiel zusammen an, Boss. Besorgt einfach das Kabel! Beine gerade halten! Sicher, dass wir anhalten sollen, wo die Schurken hinter uns her sind? Ja, aber ohne eine Karte kommen wir nicht weit, oder? Ist das ein Haus? Ja. Und das ist sehr gefährlich. Also, warum wartest du nicht hier? Hier warten? Großartige Idee. Nimm dich vor dem Piranha in Acht. Hier für dich, Annie. Das ist für dich, Seamus. Nimm den Finger aus der Nase. Fergus? Fantastisch! Jojo, du sollst mich beißen. Leute, ist das toll! Rita! Mom, hallo Mama. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Rita! Hallo, Dad. Lass dich mal knuddeln, Süße. Ui, Mom, da draußen steht ein Spanner. Schnell, komm! Was, Tom? Oh, das ist sicher Tom Jones. Mutter, das ist nicht Tom Jones. Das ist nur mein Passagier. Der sieht aber gut aus. Ich sag es dir gleich, er kommt nicht hier rein. Die Suppe ist fertig. Schmeckt prima, danke mal. Und, wie lange sind Sie schon der feste Freund von Rita? Er ist nicht mein fester Freund. Und haben Sie vor, eine ehrbare Frau aus meiner Tochter zu machen? Dad? Oh. Ja, wir haben an eine Hochzeit im nächsten Frühjahr gedacht, nicht wahr, Zuckerschnäuzchen? Oh. Hört zu, ich möchte, dass ihr alle wisst, dass er... Tom Jones! Also, dein Name ist Roddy, ist doch richtig, oder? Ja, das stimmt. Roddy St. James. Was für ein hübscher Name. Hi, Roddy. Und wer bist du, mein kleiner Freund? Alle nennen mich Schocki. Und warum nennen sie dich so? Schocki! Ja, verstanden. Und Rita, wo bringst du diesen netten jungen Mann hin? Tja, das ist ja der Grund, warum ich deine Karten brauche, Dad. Er ist nämlich, aus der Oberwelt. In die Küche. Sofort. Oh, sing ein Lied für uns, Tom. Ich sage ja nicht, dass es leicht ist. Es ist einfach unmöglich, Rita. Es hat noch nie jemand über die Stromschnellen am Hyde Park geschafft, wenn ich Dad, die Strömung erwische. Dad, er will dafür bezahlen. Zum letzten Mal. Wir brauchen das Geld nicht. Ein neuer Herd wäre nicht schlecht. Wovon ich sing, ist diese Legende. Los, komm, los! Wow, wow, wow, sie ist... Du singst mir aus der Seele. Wovon ich sing, alte Lady. Ah, diese Schlümpfe ist von XXL. Ja, und ihr Schlümpfe... Rita, Ist schon gut. Ich bin's, Liam. Schnell, in die Küche. Ich sing von diesem Riesenschlüssel. Der Typ hat gelogen. Er heißt nicht Roddy. Sein richtiger Name ist Clarissa Gnade. Er ist ein internationaler Juwelendieb. Ein Genie, ein Superkrimineller. Anscheinend hat er sich erfolgreich mit der Kröte angelegt. Er ist ein gefährlicher Mann. Aber ich hab Köpfchen. Ich hab einen Plan. Wow, wow, sing! Zu freundlich. Oh, das war großartig. Nein, das war doch nichts. Und? Du bist aus der Oberwelt? Ja. Ich habe schon mal einen aus der Oberwelt kennengelernt. Oh, wirklich? Er war das Haustier von einer alten Frau. Ist doch schön. Ja, aber er ist furchtbar einsam gewesen. Er hatte niemanden zum Reden. Und niemanden zum Kuscheln. Und niemanden zum Schocken. Das ist doch wohl kein Leben, oder? Ah, ich fange jetzt lieber mal mit dem Spülen an. Oh, bitte. Ich übernehme das. Ah, was für ein echter Kavalier. Toll. Also, ich übergebe Roddy an die Kröte und verlange die Belohnung. Und dann haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. War das so gedacht? Ja, die Kröte wird ein Vermögen für ihn bezahlen. Und er ist sowieso ein Verbrecher, also ist das doch in Ordnung, oder? Du durchtriebener kleiner Schund. Ich erlaube es nicht, dass einer meiner Söhne einen anderen verpfeift. Wir Malones sprechen niemals unser Wort, merkt ihr das? Er wird dein Boot klauen. Er wird nicht mein Boot klauen. Er klaut gerade dein Boot. Er klaut nicht gerade mein Boot. Er hat dein Boot geklaut. Was? Er macht sie Robin Hood, nur andersrum. Oh! Oi! Ich dachte, wir hatten eine Abmachung! Dachte ich auch! Also ist er doch nicht dein Freund? Das ist ein Notfall! Lasst mich durch! Notfall! Aus der Bahn! Ich komme, Mr. Jones! Heiraten Sie mich, Mr. Jones! Roddy! Diese miese kleine Betrügerin. Ich brauch sie nicht. Ein Boot kann doch jeder steuern, das sieht man doch. Na, warte, Sid. Das wird eine hübsche Überraschung für dich. Vorsicht! Entschuldigung! Sid's Tattoo-Studio und Hotdog-Bude. Hier ist Roddy. Erinnerst du dich an mich? Der Butler. Roddy! Jetzt hör gut zu. Wenn ich zurückkomme, du bist immer noch da. Zurück? Zurück? Wie willst du das denn anstellen, Roddy? Was war das? Ich hab jetzt zu tun, Rodders. Wenn es irgendwas gibt, was ich nicht wiederfinde... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Wo verstecken die sich? Nachdenken, nachdenken. Um eine Ratte zu finden, muss man wie eine Ratte denken. Hey, Leute, ich habe einen Tipp bekommen. Sie fahren in westlicher Richtung nach Kensington. Bingo. Scrabble. Schluss mit den Spielchen. Zu den Radmobilen. Okay, okay. Das bekommen wir wieder hin. Das ist kein Ding. Also, man muss nur... Ah, jetzt hab ich mich an der Hand verbrannt. Und es riecht nach verbranntem Fleisch. Vielleicht muss ich nur... Das tut so weh. Einfach an, du dreckiger Schrotthaufen! Du überflüssiger, unzuverlässiger! Vertrauensunwürdiger, hinterhältiger, betrügerischer, mieser, kleiner Mistkerl! Ha! Ha! Ha! Ho. Ach so, jetzt bin ich hier der Betrüger! Oh ja, wirklich witzig! Ich hab alles ganz genau gehört, ja! Du und deine Familie wolltet mich an die Kröte ausliefern! Was? Du Dummbeutel, das war der Plan von meinem blöden kleinen Bruder. Und auf den hört doch niemand. Ah, das habe ich wohl verpasst. Wie konntest du denken, dass ich dich verkaufe? Wenn ich eine Abmachung treffe, dann halte ich sie auch ein. Übrigens, dein Haar brennt. Was? Au, au, au! Rita, hör zu. Es tut mir leid, ja. Ich habe mich getäuscht und ich finde, wir sollten das einfach hinter uns lassen. Na, schön. Hinter mir lassen, damit bin ich einverstanden. Das ist doch vollkommen übertrieben von dir. Ich meine, Rita, du kannst mich doch nicht einfach hier lassen auf einer Ente. Ich habe nichts, womit soll ich packen? Du bekommst nur das, was du auch verdienst. Rumschleichen und anderer Leute Gespräche belauschen. Das stimmt nicht. Ich bin nicht herumgeschlichen. Na klar. Es kann doch nicht sein, dass du vorhast, mich hier wirklich einfach so sitzen zu lassen. So herzlos bist du doch nicht. Na gut, vielleicht doch. Wenn es dir darum ging, mir eine Lektion zu erteilen, dann hast du das geschafft. Ich sitze auf einer Ente und flehe dich an. Eiskalte Rita, keine war wie sie ja, so grausam je zu mir, Juwelen bot ich ihr. Doch jetzt sitz ich hier auf diesem Ententier, wie gemein ist es so zu sein zu Ruddy, mir, zu Ruddy, St. James of Kensington. Armer Ruddy, hier singt deine Lobby, Rita, bitte sei doch nicht so hart. Und hilf ihm. Hast du ein Herz auf Stein, eiskalte Rita? Hör bitte auf, fies zu sein! Hast du mir verziehen? Nein, ich hatte nur Angst, dass du noch eine Strophe singst. Rita, ich hab euch nicht belauscht. Das schwöre ich dir. Ach, wirklich? Was hast du denn dann gemacht, Brody? Naja, ich hab eigentlich nur dich im Kreise deiner Familie beobachtet und gedacht, wie viel Glück du hast. Glück? Mit dir am Schlepptau? Gilt unsere Abmachung denn noch? Natürlich, was sonst? Hör zu, ich möchte dir gerne mehr helfen. Gib mir eine Aufgabe, egal was. Steuermann, Maschinist. Ich könnte ein bisschen fahren, wenn du willst. Leg dich mit jemandem mit deiner Größe an! Ist ein Befehl vom Captain. Komm ab! Kein Platz für Passagiere auf diesem Boot. Du schleimiges. Was los, du? Kleines. Ja. Ich bin der Captain und ich befehle dir, nach links zu fahren. Ist links Backbord oder Steuerbord, Spike? Da sind sie! Schnappt sie euch, Leute! Richter! Warte noch. Jetzt! Komm, versucht mich doch zu fangen, wenn ihr schnell genug seid. Juhu! Halt dich fest, Ronny! Los, holt euch das Kabel, Leute! Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Glückwunsch übrigens! Rita! Können wir bitte etwas schneller fahren? Das müssen wir gar nicht! Los, lieber Pudding! Langsam! Endstation, Clarissa! Komm schon! Rita, nach rechts abbiegen! Was? Vertrau mir einfach! Ich hoffe, du weißt, was du tust! Und jetzt halt auf das Seil zu! Okay! Oh nein! Ja, gut gemacht, Brody! Hurra, wir haben es nicht geschafft! Oh, könntest du mich wieder an Bord holen? Dankeschön! Gern geschehen! Bist du dir sicher damit, Spike? Die Dinger sollen ganz schön gefährlich sein. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Ich dachte, der wäre Leslie. Ich dachte, ich komme mal auf einen Sprung vorbei. Rita, du was? Schnell! Zeit für den roten Knopf. Halt dich gut fest! Irgendwelche letzten Wünsche? Ja, ja. Könntest du ganz plötzlich vom Boot fliegen und wie ein Mädchen schreien? Was? Oh je. Was meinst du, ob der Boss sauer auf uns sein wird? Ihr nichtsnutzigen Käsefresser! Ihr habt sie entkommen lassen! Wie dumm von mir, diesen Nagetieren überhaupt diesen Auftrag zu geben. Das ist nur was für Amphibien. Wo ist er? Warum kommt er immer zu spät? Oh! Honga! Gerard! Paddy! Dutton! Le Frosch? Bonjour. Du bist spät dran, Le Frosch. Zu spät kommen ist schick, mein lästiger englischer Cousin. Das geirrt sich so. Hör zu, Rita und ihr neuer Komplize haben mir etwas gestohlen, was unersetzlich ist. Ist so gut, Boss. Wir haben hier noch eins. Ein Hauptkabel, einzigartig in seiner Machart und seinem Zweck. Bring es mir zurück, klar? Keine Sorge, ich werde es dir besorgen. Sobald ich es habe, kann ich meinen Plan vollenden. Dann tilge ich ein für alle Mal diesem Fluch und befreie mich von dieser Rattenplage. Verzeih mir, mein warziger englischer Cousin, aber diese absurde Besessenheit wegen der Ratten tut dir nicht gut. So einen wie dich nennt man bei uns in Frankreich Le Plem Plem. Ich nehme an, du hast vergessen, dass es eine Ratte war, die mich aus dem Paradies vertrieben hat. Oh, bitte. Nicht schon wieder das Familienalbum. Meine Memoiren. Band 1 beschreibt die düstere und tragische Geschichte meiner Jugend. Oh, mon Dieu. Von allen Haustieren im Buckingham Palace mochte der junge Prinz Charles mich am liebsten. Jeden Tag tollten wir in königlicher Unbeschwertheit herum und festigten die ewig magischen Bande zwischen Junge und Kröte, indem wir alles teilten. Ich muss mich gleich übergeben. Wir waren unzertrennlich, bis es auftauchte. Dieses Rattenvieh. Als der arme Junge nicht hinsah, wurde ich grausam in einen Strudel der Verzweiflung gestoßen. Ich weiß, das kenne ich schon. Du wurdest durchs Klo runtergespült, habe ich recht. Boah, britischer Wein. Buh. Es ist so dunkel, so kalt, so terrible. Du machst dich über meinen Schmerz lustig? Ich finde jedermanns Schmerz lustig, nur nicht meinen. Ich bin Franzose. Hol einfach das Kabel! Gefolgsfrösche! Wir haben einen Auftrag. Nichts soll sich uns in den Weg stellen. Wir brechen jetzt sofort auf. Was ist mit Abendessen? Wir brechen in 5 Stunden auf. Die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Das schmeckt richtig lecker. Danke. Aber stimmt, so schlecht ist es nicht. Dafür, dass ich nur einen Apfel, 6 Rosinen und ein Päckchen Reis hatte. Reis? was da drängt von tief hinaus. Halt's nicht zurück, spuck es nur aus. Das ist kein Reis, nur Maden, genieße. Tja, deshalb lief alles zur Seite, als ich das Salz reingetan habe. Weißt du, wir haben uns heute ziemlich gut geschlagen. Gut möglich, dass ich dich ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Ich meine, du bist nicht... Ach, sollte dir etwa gleich ein Kompliment entschlüpfen? Ach, ist ja auch egal. Nein, nein, nein. Sag nur. Also, du bist doch nicht so eine überflüssige, weinerliche, großmäulige Memme, für die ich dich gehalten habe. Also, war das so schwer? Tja, wir ruhen uns jetzt besser etwas aus, wenn wir dich morgen nach Hause bringen wollen. Fang! Erzähl mir was von dir, Roddy. Also, naja, da gibt's nicht so viel. Über mich weißt du doch alles. Kennst meine kleinen Macken? Ich weiß ja nicht mal, was du so machst. Ich bin in einer Boyband. Was? Ja, doch, und ich bin posch. Ich meine es ernst. Erzähl mir was von deinem Leben in der Oberwelt. Freunde, Familie. Du hast doch Familie, oder? Ach, natürlich. Also, ich hab Brüder, Schwestern, Cousins. Ja, unser Clan ist ganz schön groß. Du ahnst ja gar nicht, wie wir uns amüsieren. Wir gehen öfter mal ins Kino, spielen Golf, gehen Skifahren. Es ist einfach großartig. Kein Wunder, dass du nach Hause willst. Ja. Tja, dann bekommen wir morgen anscheinend beide, was wir wollen. Gute Nacht. Gute Nacht, Roddy. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Roddy. Und nimm dich vor den Bettwanzen in Acht. Ah! Wir sind schon fast in Kensington. Binde alles fest, was los ist. Das wird ein holpriger Ritt. Ei, ei, Captain. Ach, danke. Immer wieder gern. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Wer hat euch denn erlaubt, an Bord zu kommen? Hüpf weg! Hüpf weg! Ah, die englische kleine Lady. Sie ist so aggressiv. Oh, le Frosch. Ich stehe auf Frauen mit ein bisschen Temperament. Das wirst du mir büßen, mein kleiner Schokoladencroissant. Aber zuerst ein Wort unseres Sponsors. Marcel? Ach, ich hätte es wissen sollen. Gut gemacht, Le Frosch. Ich beuge mein Haupt vor dir. Also dann, Rita. Rück es wieder raus. Was wieder rausrücken? Tanz mir nicht auf dem Kopf herum. Das muss aufhören. Gib zurück, was du gestohlen hast. Hörst du wohl auf zu tanzen? Ich hab ihn nicht mehr. Er war sowieso eine Fälschung. Was? Oh, der Rubin! Oh! Er hat eine Schraube locker, aber er ist Familie. Oh, der war gut. Der Rubin war ein hübsches Ding. Hör auf damit! Aber nichts im Vergleich zu dem Hauptkabel. Das Haupt was? Das Kabel. Dreh dich um. Das Kabel, das du jetzt als Gürtel trägst. Also wenn er nur das will... Moment, wozu brauchst du das denn überhaupt? Das wirst du schon sehen, wenn heute Nachmittag das WM-Finale läuft. Das WM-Finale? Okay, okay, Cousin, hol Luft und überlass das mir. Wir schnappen uns dein Kabel, frittieren die Nager und dann können ich und mein Team uns ein anständiges Frühstück gönnen. Also gut, Männer. Und Aktion! Wir ergeben uns! Oh nein! Das ist doch nicht Ihre Idioten! Die Kung-Fu-Nummer! Ich hab einen Plan. Komm, sie kommen! Sehr gut, Dre! Die Schnecke! Da! Na dann mal los. Fliege auf 12 Uhr! Oh Mist! Idioten, schnappt sie euch! Le Frosch! Holt mir das Kabel! Oh mon Dieu! Ihr Ratten, es ist noch lange nicht vorbei! Roddy, die Stromschnellen! Oh nein! Das heißt Gefahr und der sichere Tod! Rita, wir stürzen da gleich runter! Na, dann tu doch was! Nein, nein, nein, nein, nein, nein! Nimm deine Flossen von mir! Ich habe triumphiert, ihr dummen Engländer! Mit euren Yorkshire-Puddings und euren Chips und Fisch! Ihr dachtet, ihr habt eine Chance gegen den Frosch! Das ist, glaube ich, mein Gürtel. Wartet nur, ihr Nagger! Mach's gut, Jamie, mein alter Kutter. Uns geht's gut, uns geht's gut, du uns geht's gut. Du musst mal deine Augen aufmachen. Wir sind über Kensington. Ja, du musst dich nur diese schlappen 300 Meter fallen lassen und schon bist du in einem kuscheligen Bett. Wo ist denn dein Haus? Warte, lass mal sehen. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Wir müssen nach links. Genau, jetzt nach rechts. Das wird knifflig. Oh, sicher doch. Alles andere war bisher ein Spaziergang. Also gut, wir sind da. 45, 47, 49. Jetzt! Au! Also, ich bin schon mal sanfter gelandet. Wir haben's geschafft. Ich bin zu Hause. Die Mannschaft der Jamie Dodge hat überlebt! Ja. Rita? Oh, oh, natürlich, ich bin so ein Idiot. Oh, die Dodger. War nicht deine Schuld, Rod. Aber es war ein ganz schön wildes Abenteuer. Oh, Rita, es tut mir so leid. Aber ich weiß auch schon, wie ich dich wieder aufmuntern kann. Tada! Wie versprochen, die Kensington-Juwelen. Ein echter Rubin mit Sternschliff. Der ist einfach wunderschön. Und das Beste daran? Unzerbrechlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, und denkst du, das reicht? Ich meine, um deine Familie zu versorgen? Und vielleicht kannst du noch einen gebrauchen für die Jamie Dodger Nummer 2. Tja. Ich glaube, das war's dann wohl. Dankeschön. Also fürs Herbringen. Das habe ich doch gern gemacht. Roddy? Ja? Du wirst wahrscheinlich keine Zeit haben, mich ein bisschen rumzuführen. Doch, natürlich. Ich würde so gerne deine Familie kennenlernen. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Was sagt man dazu? Immer wenn man sie braucht, sind sie alle ausgeflogen. Warte. Was ist das denn? Oh, das... das ist mein Schlafgemach. Das ist ein Käfig. Oh, nein, ganz und gar nicht. Aber es gibt Gitterstäbe und ein Schloss. Tja, weißt du, das ist meine Haussicherheitsanlage. Es gibt noch viel zu sehen und wir haben nur wenig Zeit. Wollen wir? Roddy, du bist hier ganz allein, habe ich recht? Gib es zu. Wer ist das? Das kann eigentlich bloß mein Bruder sein. Wow, was für ein Spiel! Ist er nicht zu fassen? Er schießt und macht dann ein Tor mit dem Hinterkopf! Komm in meine Arme! Oh, hallo. Rita, das ist, Rupert. Was? Rupert, das ist Rita. Sie wollte meine Familie kennenlernen, also auch dich, meinen Bruder. Oh. Offensichtlich ist die Ähnlichkeit nicht so groß und ich hab den Grips abbekommen und, im Grunde auch das gute Aussehen, aber... wir stehen uns sehr nah, nicht wahr, Rupert? Wie doch die Zeit vergeht, wenn man so viel Freude hat. Was soll's? Soll ich dich weiter rumführen? Hallo, Sid. Hallo, Rita. Wie geht's deinem Dad? Besser, ja. Nett, dass du fragst. Rupert? Was sollte das denn? Komm her, du armes kleines Würstchen. Sieh dir mal sein Gesicht an. Hast du schon mal so etwas Bemitleidenswertes gesehen? Brüder? Alles, was Mr. Lonely hat, sind ein paar Puppen und ein kleines Rädchen, in dem er in seinem Käfig herumrennt. Wow, das ist ja sowas von niedlich. Was für ein Luhuhuhuhuhuser. Oh, ist schon in Ordnung, Roddy. In Ordnung? Sieh dich hier um, Rita. Sieh dir mein Zuhause an. Das ist ein Palast. Ich kann tun, was ich will und wann immer ich es will. Ehrlich, ich finde, das ist schon etwas mehr als in Ordnung, oder etwa nicht? Ich meine, wozu brauche ich eine Familie? Wozu brauche ich Freunde? Tut mir leid, aber wenn du jetzt alles hast, was du brauchst, dann muss ich jetzt nämlich los. Ich muss etwas gegen den Schädlingsbefall unternehmen. Tja, dann sag ich mal auf Wiedersehen. Roddy St. James aus Kensington. Was war das bis jetzt für ein fantastisches Spiel? Komm schon, England, los doch! Fantastisch! Nun einer der seltenen Angriffe von Deutschland, aber ohne große Auswirkungen auf den Spielverlauf. Ach, komm her, Bruder. Rupert vermisst seinen Rotzi Watzi. Hier, greif dir einen Käseflip, Kumpel. Gleich noch einen. Hier, bitte. Nein! Blödi, die sollst du doch verputzen. Erstmal rutschst du rüber. Was? Du sollst rüberrutschen! Davon will ich auch etwas. Ein kleiner Tipp, Kumpel. Hau dir nicht alles auf einmal rein. Ehrlich, sonst schaffst du es nie bis zur Halbzeit. Was hast du gesagt? Sonst musst du pullern. Ich versuch's auszuhalten bis zur Halbzeit. Ich will auf keinen Fall was von dem Spiel verpassen. Die Halbzeit. Er hat vor, bis zur Halbzeit zu warten. Diese Schleusentore werden nicht ewig halten, verstehst du? Nein, nicht das Hauptkabel! Wozu brauchst du das denn überhaupt? Das wirst du schon sehen, wenn heute Nachmittag das WM-Finale läuft. Halt. Natürlich. Das ist der Plan der Kröte. Dazu braucht er das Kabel. Wenn alle auf die Toilette gehen, ist die Stadt unten flutsch und weg. Los, komm mit. Nein! Aber was ist mit dem Spiel? Was ist das nur für ein Spiel? Oh, ein hässliches Foul an Ray Bowers, den großen Mittelfeldspieler. Aber der Schiedsrichter... Und, kannst du gut sehen, Fergus? Ja, danke, Mom. Wo sind eure Helme? Wer von euch ist der Quarterback? Nehmt den Ball in die Hand, nehmt ihn in die Hand. Diese Briten haben überhaupt keine Ahnung von echtem Football. Genießt eure letzten Momente. Die Uhr tickt für widerliches Ungeziefer wie euch. Ich habe Rita, Boss, ich habe Rita. Lass mich los, du Laborabfall. Das war daneben. Oh. Ah, Rita. Das ist so nett von dir, das Kabel zurückzubringen. Bonjour. Hey! Na endlich, es ist mein. Jetzt nimm es doch einfach. Es werde Licht! Bitte spül mich nicht runter, Roddy. Ich kann da unten nicht überleben. Ich bin verweichlicht. Sitte, ich will, dass du mich runterspülst. Ich gehe wieder zurück. Was? Rita steckt in Gefahr, verstehst du? Alle stecken in Gefahr und zwar in großer. Also, du findest es hier doch schön, oder? Oh ja, Roddy. So schön, dass ich es gar nicht beschreiben kann. Und wenn ich dich hier wohnen lasse, bist du dann nett zu Tabitha, dem Mädchen, das sich um mich kümmert? Ich werde mich mustergültig benehmen, Roddy. Und ich werde das beste Haustier aller Zeiten sein. Dann überschreibe ich jetzt alles auf dich. Spitze! Gut, dann setz die Blubberblasen in Gang. Ich habe da unten was zu erledigen. Zu Befehl, Sir! Mach's gut, Sid. Mach du es auch gut, Rodnick Sand. Sowieso aus. Irgendwo. Geronimo! Und höret, schon bald wird ein Außerirdischer von oben herabsteigen. Und er wird sich als unser Retter vor der großen Flut erweisen. Tut mir furchtbar leid. Nur noch 2 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Rita! Unglaublich, das ist ein Traumstart für England. England führt gegen Deutschland mit sage und schreibe 3:1. Wer hätte jemals gedacht, dass es so kommen würde? Die große Eröffnung! Der Schiedsrichter ruft die Sanitäter herbei und fordert den Spieler auf den Platz. Rita! Ventilatoren für Fans, coole Fans kaufen hier. Der Empfänger von Hamels lockt Tausende in den Tod. Rita! Rita! Roddy! Es tut mir so leid, ich war ein Idiot, Rita. Du hattest recht, du hattest mit allem recht und ich hätte das zugeben sollen, aber ich hatte Angst, dass du mich da nicht mehr magst. Roddy. Können wir vielleicht darüber reden, nachdem du mich gerettet hast? Natürlich. Wir haben keine Zeit. Wenn zur Halbzeit gepfiffen wird und alle dort oben auf die Toilette gehen, dann wird hier die ganze Stadt weggespült. Ich weiß. Und meine ganze Familie ist dort unten. Wir müssen alle warnen. Haltet sie auf! Ach, je. Whitey! So eine gute Gelegenheit hat man selten und ich konnte nicht widerstehen. Oh. So, so, ihr dachtet wohl, ihr könntet die Kröte zum Gespött machen. Dafür brauchst du uns nicht. Oh, ihr haltet euch ja für so schlau, gebt es zu. Aber ich werde derjenige sein, der zuletzt lacht, wenn jede einzelne widerliche Ratte davongespült wurde. Und ich weiß auch schon, wie ich die Stadt wieder bevölkern werde. Mit meinesgleichen. Fiese Sache. Fängt jetzt das glorreiche Amphibienzeitalter an, Dad? Wenn du das sagst, mein kleiner Hüpfer. Bekomme ich ein Pony? Nein. Ein Wauwau? Darüber reden wir noch. Können wir jetzt darüber reden? Nein. Bekomme ich ein Wauwau? Ich will auch ein Wauwau. Nein, ihr könnt nicht allein Wauwau haben. Bitte, denn die arbeiten. Schnell nach unten. Wir müssen das Kabel wieder rausziehen. Ja, nur wie? Das ist unmöglich. England führt, also alles ist möglich. Rita! Stell das ab, Whitey! Komm mit, wir hauen ab! Oh, Hi, Boss. Ah! Mikey! Oh, ah! Die beißen mir in den Hintern! Hilfe! Ich komme, Spike! Oh. Ihr Trottel, schnappt sie euch! Oberstes Stockwerk, Unterwäsche aus als Waren und der sichere Untergang. Ah! Ah! Ah! Muss ich denn wieder mal alles alleine machen? Und das war der Pfiff zur Halbzeit. Wir machen eine kurze Pause und sind in ein paar Minuten wieder zurück. Ihr kommt zu spät. Ihr könnt nichts mehr tun. Ihr und euresgleichen seid am Ende. Ach ja? Dann komm und hol uns doch, du warziger Windbeutel. Oh nein! Schnell zum Tor zurück, komm schon! Rita! Wenn ich untergehe, dann werdet ihr beide mich begleiten! Lauf weg, Roddy! Das ist es! Roddy! Jetzt halt doch endlich mal still! Komm doch und hol mich, du fettwulstiger, schleimiger Airbag! Roddy, Vorsicht! Ja. Le Frosch! Bringen wir das zu Ende. Ja, yeah, lass mich los! Auf Wiedersehen, du Ratte! Rita! Sind wir heute etwas verklemmt? Das gibt's doch nicht! Schönen Tag noch! Eine Welle! Nein! Eine riesige Flutwelle! Lass es funktionieren! Lass es funktionieren! Ich doch nichts. Widerliche Funkeziefer! Das würdet ihr mir büßen, das verspreche ich! Jetzt hör doch auf, Cousin. Und kauf deinen Kindern einen Baubau. Rita, ich wollte fragen, falls du wirklich eine Jimmy Dodger 2 bauen solltest, ob du dann nicht zufällig einen ersten Offizier oder so brauchst. Left a good job down in the city, working for the man every night and day. Rolling on a river, on the river. Okay. Hey, you come down. Hallo, Tom. Lass mich mal zurück. Also Leute, dann mal los. England verliert im Elfmeterschießen. Ich liebe es, wenn es ein Happy End gibt. Ach, du bist verweichlicht. Ich mag es, wenn es schlecht ausgeht. Mit jeder Menge Gewalt. Und ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Spike. Sollen wir? Drück drauf. Wo fahren wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden sehr schnell da sein. Ich komme, Mr. Jones. Ich komme. Das ist ein Leben, was? Roddy, ich bin wieder zu Hause. Und ich hab dir einen neuen Freund mitgebracht. Wow! What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night. The spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night.